beide Sonn und Gestirn, das beide Sonn und Gestirn, ihren gewissen Lauf haben. Du setzest einem jeglichen Lande, du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze. Du setzest einem jeglichen Lande, du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze, seine Grenze, einem jeglichen Lande seine Grenze.